Der sowjetische Politiker Jelzin hat der Bevölkerung Estlands im Falle seiner Wahl zum Präsidenten der russischen föderativen Sowjetrepublik Unterstützung zugesagt. Das berichtete der estnische Regierungschef Savisaar heute in der Hauptstadt der Republik Tallinn. Savisaar hatte gestern in Moskau Gespräche über die Zukunft seines Landes geführt. Dabei sei von Jelzin betont worden, er werde als Chef der russischen Föderation keinerlei Sanktionen gegen Estland verhängen. Ministerpräsident Savisaar berichtete weiter, er habe bei einer Zusammenkunft mit Verteidigungsminister Jasow keine Einigung in der Frage eines alternativen Wehrdienstes für Estland erzielen können. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Sowjetunion soll im Zusammenhang mit dem Prozess der deutschen Vereinigung den Abschluss eines Friedensvertrages anstreben. Das berichtet die Hamburger Zeitschrift Der Spiegel. In dem Blatt heißt es, Experten des Moskauer Außenministeriums und der internationalen Abteilung des KPdSU-Zentralkomitees arbeiteten derzeit mit Hochdruck an dem Entwurf für einen solchen Vertrag. Das Dokument, so schreibt der Spiegel, könne möglicherweise schon in der kommenden Woche dem amerikanischen Außenminister Baker bei dessen Moskau-Besuch erläutert werden. In dem Friedensvertragsentwurf der UdSSR soll der Verzicht des künftigen einheitlichen Deutschlands auf atomare, biologische und chemische Waffen enthalten sein. Zu einer kleinen Bundestagswahl sind morgen Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen aufgerufen. Kleine Bundestagswahlen deshalb, weil bei diesen beiden Landtagswahlen knapp die Hälfte aller wahlberechtigten Bundesbürger an die Urne gehen kann. Es steht viel auf dem Spiel für die Parteien in der Regierung, aber auch in der Opposition, auch in Bonn. Denn sollte der SPD in Niedersachsen der Sprung auf die Regierungsbänke gelingen und sollte Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen weiter Ministerpräsident bleiben, dann haben die SPD-regierten Länder im Bundesrat die Unionsmehrheit gekippt. Für Bundeskanzler Helmut Kohl würde damit das Regieren dann schwieriger. Letzte Umfrageergebnisse können wir so kurz vor den Wahlen nicht veröffentlichen. Aber mit meinem Kollegen Gerd Depenbrock möchte ich die Stimmung unter den Wählern erörtern. Herr Depenbrock, Sie haben das letzte Meinungsbild vorliegen, das das Sozialforschungsinstitut INFAS erstellt hat. Wie schätzen denn die Wähler in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen den Ausgang der Wahlen ein? Also in Nordrhein-Westfalen jedenfalls steht für die Wähler der Wahlausgang weitgehend fest. Der Sympathievorsprung von Ministerpräsident Rau gegenüber seinem Herausforderer Norbert Blüm ist eindeutig und auch zwischen SPD und CDU klafft eine große Lücke in der Wertschätzung bei den Wählern. In Niedersachsen hingegen ist alles stärker polarisiert. Der Abstand zwischen Amtsinhaber Ernst Albrecht und Herausforderer Gerhard Schröder ist nicht besonders groß. Auch die Sympathiewerte der Parteien liegen dicht beieinander. Überragende Sympathieträgerin ist dort vor allen Dingen Rita Süssmuth, die ins CDU-Kabinett eintreten und später ja einmal Albrecht ablösen soll. Dies lässt in Niedersachsen ein spannendes Rennen bis zur letzten Minute erwarten. Blicken wir doch noch einmal zurück auf den Wahlkampf. Sind denn die befragten Wähler der Meinung, dass Landesthemen genügend vertreten waren in der Auseinandersetzung vor dem Urnengang? Also in Niedersachsen dominiert schon allein deswegen, weil es spannend ist bis zuletzt für die Wahlentscheidung die Politik im Lande. Sie ist dort jedenfalls wichtiger für den Wähler als in Nordrhein-Westfalen. Im Wahlkampf jedoch dominierte nach Meinung der Wähler in Nordrhein-Westfalen ebenso wie in Niedersachsen die deutsche Frage, Wiedervereinigung, DDR, Klassische Themen wie Umweltpolitik, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und soziale Sicherung, die für die Wahlentscheidung der Bürger nach wie vor an erster Stelle stehen, die sind im Wahlkampf nach Einschätzung der Bürger dagegen zurückgetreten. Insgesamt gesehen kann man sagen, es herrscht Zufriedenheit. Zufriedenheit vor allem mit der wirtschaftlichen Situation. In Nordrhein-Westfalen ist sie noch größer als in Niedersachsen. Im Land zwischen Rhein und Weser bezeichnen beispielsweise 3/4 der Wähler die wirtschaftliche Situation als gut bis sehr gut. Zwischen Ems und Leine sind es mit 62% nicht ganz 2/3 und damit deutlich weniger. Das heißt, man kann sagen, dass Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen absolut zufrieden sind oder überwiegend zufrieden sind mit ihrer sozialen Situation. Gilt das auch für die Perspektive der doch nahenden deutschen Einheit? Ja, da sprechen Sie eine wichtige Frage an, denn trotz der grundsätzlich positiven Stimmung deutet sich vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ein Trend zu mehr Unsicherheit und auch zu wachsenden Besorgnissen an und deutlich weniger Bürger in Nordrhein-Westfalen als in Niedersachsen sehen in den Verhältnissen im Lande und in der Bundesrepublik keinen Anlass zur Beunruhigung. Dies hat offensichtlich mit der Deutschlandpolitik zu tun. Man ist in beiden Bundesländern ganz klar für die Wiedervereinigung. Doch fürchten in Nordrhein-Westfalen 63% der Wähler Beeinträchtigungen des sozialen Klimas. In Niedersachsen ist es nur die Hälfte. Und 3/4 der Nordrhein-Westfalen sind nicht bereit, für die deutsche Einheit Einschränkungen ihres Lebensstandards zu akzeptieren. In Niedersachsen sind es nur 63%, also nicht ganz 2/3. Entsprechend höher ist dann auch in Niedersachsen mit 37% die Zahl derer, die zu finanziellen Opfern wie höheren Steuern oder Zuschlägen bereit wären. In Nordrhein-Westfalen sind nur 30% zu solchen Opfern bereit. Heißt das, dass es dann auch morgen zu einer Abstimmung kommt über die Bonner Regierungspolitik für eine schnellstmögliche Vereinigung? Naja, also durch diese Unterschiede zeigt sich schon, dass also zumindest die Deutschlandpolitik, so wie sie von der Bundesregierung verfolgt wird, in Niedersachsen mehr Anhänger hat als in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen kann man schon sagen, sind die, die die Politik von Lafontaine befürworten, deutlich in der Mehrheit im Vergleich zu Niedersachsen. Und das hat natürlich auch was mit den Parteipräferenzen zu tun. Ob es morgen eine Abstimmung schon wird über die Wiedervereinigungspläne, na gut, aber in Niedersachsen, sagen wir es mal so, wenn Ministerpräsident Albrecht gewinnt die Wahl, dann hat er sie sicherlich auch mit Hilfe des Bundeskanzlers gewonnen, der also doch in Niedersachsen ein gutes Standing hat und dessen Politik man dort in Sachen Wiedervereinigung gutiert. Gerd Depenbruck über Stimmungen und Einschätzungen der Wähler und Wählerinnen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo morgen ein neuer Landtag gewählt wird. Vielen Dank. Ministerpräsidentin Brunskine, die sich am Donnerstag mit dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand getroffen hat, scheint nach ihren jüngsten Erklärungen die gemäßigte Linie gewählt zu haben, wie vor einigen Wochen von Bonn und Paris empfohlen, um einen Dialog zu begünstigen. Aber auf die neue, verbindlichere Haltung Vilnas hat wahrscheinlich auch das bevorstehende Treffen der Baltischen Front, die die Litauer drängt, ihre Einstellung aufzuweichen, um sich Estland und Lettland anzugleichen, einen Einfluss. Es scheint also, dass sich die Baltische Front im Zeichen der Mäßigung trifft, der Bereitschaft für einen Dialog, aber auch um die eigene Entschlossenheit zu unterstreichen, aus der Sowjetunion auszusteigen, heißt es im Corriere della Sera. Der Telegraph aus London hebt zu den Tendenzen einer Öffnung Albaniens hervor, Tirana ist gezwungen, seine rigorose Abgeschlossenheit aufzugeben, weil ringsherum der Kommunismus zusammenbricht, wegen der durch krasses Missmanagement verursachten Wirtschaftskrise, schnellen Bevölkerungswachstums sowie der Unruhe unter den Studenten und den Wehrpflichtigen. Der Vorteil einer offenen Politik für die Regierung wird ausländische Hilfe sein. Das Risiko schließt die Schwächung der kommunistischen Macht und die Zunahme der Spannungen mit den Nachbarländern über ethnische Griechen in Albanien und ethnische Albanier in Jugoslawien ein. Präsident Alija glaubt, dass seine Partei dem Schicksal der anderen kommunistischen Parteien in Osteuropa entgehen kann. Wir werden sehen, meint der Leitartikler des Daily Telegraph. Es folgt ein Zitat der Londoner Times zur Lage in Rumänien. Die in Bukarest regierende Rettungsfront tut wahrscheinlich ihr Bestes, die Wahlen in der kommenden Woche zu manipulieren, indem sie der Konkurrenz den Zutritt zu den Medien verweigert, ihren Ganoven befiehlt, deren Kandidaten anzugreifen und das alte Ceausescu-Netz an Vertrauensleuten aktiviert, um sicherzustellen, dass die ländliche Bevölkerung auch für die Front wählen geht. Dass gestern Abend aber der rumänische Geschäftsträger in Großbritannien ins Außenministerium zitiert wurde, dürfte einigen Leuten dennoch ein wenig übertrieben vorgekommen sein. Warum zum Beispiel zeigte das Außenministerium so wenig Interesse, wie sich Rumänien und alle anderen osteuropäischen Staaten bei Wahlen in den Jahrzehnten absoluter kommunistischer Herrschaft benahmen, als die Behörden nicht einmal vorgaben, dass sie die Opposition tolerierten? Kritisiert die Times zum Abschluss der internationalen Presseschau. Die Deutschlandkonferenz der Außenminister hatte nur einen Tag gedauert. Aber die Kontroverse, die das Treffen der sechs in der Bonner Innenpolitik beschert hatte, zog sich die ganze Woche über hin. War es nun wirklich ein Durchbruch für die deutsche Vereinigung, was Moskaus Außenminister Eduard Schewardnadze vorgeschlagen hatte? Das Bonner Auswärtige Amt glaubte ja. Oder handelte es sich um einen Trick, eine Finte, ein Stück Verhandlungspoker, so hatte das Kanzleramt die Sache abgetan. Mit dem folgenden Satz hatte Schewardnadze dem deutschen Vereinigungsprozess neue Möglichkeiten eröffnet. Nach unserer Vorstellung braucht die Regelung der inneren und der äußeren Aspekte der deutschen Einheit nicht unbedingt zeitlich zusammenzufallen. Es könnten also, so lautete die Schlussfolgerung für Bonns Außenminister Hans-Dietrich Genscher, schon sehr bald gesamtdeutsche Wahlen stattfinden. Es brauchte nicht gewartet zu werden, bis die schwierigen außen- und militärpolitischen Probleme gelöst sind. Die Blockzugehörigkeit eines vereinten Deutschland, die Frage der Streitkräfte auf deutschem Boden, das alles könnte warten. Dafür aber sollte das vereinigte Deutschland vorerst unter alliierter Kontrolle bleiben. Auch die Truppen der Alliierten sollten bleiben. Um den deutschen Einigungsprozess zu, wie Shevardnadze gesagt hatte, stabilisieren. Deutschland mit eingeschränkter Souveränität also, so sah die Kehrseite der Medaille aus. Im Kanzleramt läuteten Alarmsirenen. Nein, so wollte man die Einheit auch wieder nicht haben. Die Ablösung der alliierten Rechte war ja bei Einsetzung der 2+4-Verhandlungen als das Verhandlungsziel definiert worden. Als das Ergebnis, das endlich einen Schlussstrich unter die Nachkriegsära setzen sollte. Ein vor 45 Jahren besiegtes und dann geteiltes Deutschland, wiedervereinigt endlich zum Preis einer neuen Vormundschaft durch die ehemaligen Sieger. Hier wurden ja auch Gefühle des Nationalstolzes verletzt. Eine Souveränitätsdebatte setzte ein. Dabei ist das Positive an dem sowjetischen Vorstoß fast untergegangen. Er gibt den Deutschen ja zunächst einmal den Weg frei, in eigener Verantwortung die Vereinigung zu vollziehen. Die Lösung komplizierter Fragen, die mit dem Fortgang der Abrüstungspolitik zusammenhängen und mit der Entwicklung des Klimas zwischen Ost und West, werden vorerst ausgeklammert. Die Überwindung der Militärblöcke, sie kommt ohnehin nicht über Nacht. In diesem Sinn zeugte die sowjetische Initiative durchaus von Realismus. Unrealistisch wäre es nämlich, die deutsche Vereinigung auf einen Tag zu verschieben, an dem alle Probleme zwischen NATO und Warschau-Pakt, zwischen Washington und Moskau gelöst sind. Im Lauf der Woche legten Genscher und Kohl ihren Streit wieder bei. Die Kontroverse über die richtige Bewertung des Shevardnadze-Vorschlags endete am Donnerstag im Bundestag mit einem Einschwenken des Außenministers auf die alte, bisher verfolgte Linie. Der Fahrplan gilt weiter. Lösung der inneren und äußeren Fragen gleichzeitig. Auch die drei Alliierten werden beim nächsten Treffen von 2+4 in Ostberlin diesen Standpunkt vertreten. Es wird zu Shevardnadze dann Gegenvorschläge geben. Der sowjetische Vorschlag hatte weder das enthusiastische Lob verdient, noch die schroffe Zurückweisung, die er in Bonn erfuhr. Ein Drama nämlich hatte sich am Konferenztisch nicht abgespielt. Der Vorstoß bedeutete eben die erste Positionsbeschreibung einer der 6 Konferenzparteien zu Beginn einer wahrscheinlich längeren Serie von Konferenzen. Er bringt ein bisschen Bewegung, liefert Stoff für positive und für negative Reaktionen. Man wird darüber verhandeln. Es wird unruhiger in Deutschland, genauer in der DDR. Je näher der 2. Juli rückt, desto besorgter reagieren die Menschen drüben, verständlicherweise. Denn eine Operation wie der Abschluss des Staatsvertrages zur Herbeiführung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, ein so kühnes Unternehmen, hat es bisher noch nirgendwo gegeben. Warnstreiks, gar Lohnforderungen, wie allgemein der Ruf nach Nachbesserungen, sind die Folge. Da war es fast ein Wunder, jedenfalls ein Zeichen politischer Reife, dass die Kommunalwahlen am letzten Sonntag so eindeutig ausgegangen sind. Trotz der Verluste im bürgerlichen Lager, allerdings auch bei einer wesentlich niedrigeren Wahlbeteiligung im Vergleich zur Volkskammerwahl, die Union hat sich abermals als die stärkste politische Kraft erwiesen. Die Sozialdemokraten haben nur geringfügige Einbußen hinnehmen müssen, während der Weizen der PDS, der SED-Nachfolgerin, durchaus nicht blühte. Ihr Stimmenanteil ging zurück. Dabei haben die neuen, alten Sozialisten nichts unversucht gelassen, um Unruhe gegen die Regierung de Maizière zu schüren, um einen Keil zwischen die Koalitionspartner zu treiben, um die Unionsparteien in Bonn als unsozial abzuqualifizieren, allen voran ihr Führer Gysi. Mögen diese Falschmünzer auch wenig bewirkt haben, mag sich der total diskreditierte Freie Deutsche Gewerkschaftsbund selbst auflösen. Die Sorge vor einer unsicheren Zukunft beschleicht gleichwohl viele. Deshalb muss immer wieder daran erinnert werden, dass es die einstige SED war, dass es die heutige PDS ist, die das Land zwischen Elbe und Oder in über 40 Jahren ruiniert haben, angefangen bei den unrentablen, veralteten Betrieben, über die zerstörte Umwelt bis hin zu den verfallenen Städten, dem maroden Verkehrswesen. Das gilt auch dann, wenn der andere deutsche Staat auf der Schattenseite der Nachkriegsentwicklung gestanden hat, der in weit höherem Maße Reparationen an die sowjetischen Sieger zahlen musste als der Westen Deutschlands. Für die Fehlentwicklung während der letzten 4 Jahrzehnte ist jedoch nicht die Bundesrepublik, sondern allein die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verantwortlich, beziehungsweise deren im wahrsten Sinne des Wortes Konkursverwalter, die Partei des demokratischen Sozialismus. Das allein ist die Geschäftsgrundlage oder sollte es sein. Wenn in der Bevölkerung drüben eine gefährliche Stimmung konstatiert, wenn sogar ein heißer Herbst für möglich gehalten wird, dann kann nicht nachdrücklich genug auf die Verursacher der Misere aufmerksam gemacht werden. Die Bundesrepublik kann der DDR im Wesentlichen nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten, wobei die dafür erforderlich werdenden Summen beträchtlich sind. Von der wesentlich größeren Not beim polnischen Nachbarn und dessen offenbar greifenden radikalen Reformen ohne westliche Unterstützung wird dagegen vergleichsweise wenig gesprochen. Auch muss daran erinnert werden, dass der Wohlstand in der Bundesrepublik erst in Jahrzehnten erarbeitet worden und niemandem in den Schoß gefallen ist. Das gilt für die DDR ebenso. Da wir endlich offene Grenzen in Deutschland haben, da die Talfahrt der DDR-Wirtschaft anhält, da heute niemand weiß, wie die Entwicklung in Moskau angesichts der tiefen Krise in jenem Land verlaufen wird, ist Eile geboten, stehen für die deutsche Notoperation nicht Jahre zur Verfügung, wie manche meinen. Meine erste Frage an Herrn Eduard Neumeier war, ob die baltischen Völker nach der Wiederbelebung des Baltischen Rats am gestrigen Samstag nun der Erfüllung ihres Rechts auf Selbstbestimmung näher gekommen sind oder ob sich die Lage für sie dadurch nicht noch mehr zugespitzt hat. Die Lage wird sicherlich eher für Moskau schwieriger, denn für diese drei baltischen Republiken. Ich glaube, man kann sagen, dass seit dem Wochenende diese drei baltischen Republiken die diplomatische Offensive an sich gerissen haben. Das Treffen von Landsbergis, Brüttel und Gorbunow in Tallinn hat eigentlich drei konkrete Ergebnisse gebracht. Erstens die Wiederbelebung des Baltischen Rates, einer Institution, die 1934 gegründet wurde und natürlich 1940 bei der Einverleibung der drei baltischen Republiken durch die Sowjetunion ihr Leben aushauchte. Das zweite ist eine Erklärung, die sich an die Teilnehmerstaaten der KSZE-Konferenz richtet und die zum Ziel hat, die drei baltischen Republiken im Rahmen der KSZE aufzunehmen. Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, aber das ist nun auch eine Herausforderung an die Teilnehmerstaaten. Der Helsinki-Konferenz an die 35, die dort ja nun immerhin das Selbstbestimmungsrecht der Nationen zu einem hohen Gut erklärt haben. Das dritte ist schließlich ein Telegramm und ein Brief an Gorbatschow und an Bush, in dem die drei um Gespräche bitten und die Amerikaner, soweit mir bekannt ist, um Vermittlung. Das Thema wird sicherlich auf der Gipfelkonferenz Ende dieses Monats in Washington eine beachtliche Rolle spielen. Denn die Sowjetunion hat dort doch mit einigem amerikanischem Druck zu rechnen. Die Sowjetunion erwartet unter anderem ja durch den Abschluss eines Handelsabkommens, und da ist eine Größenordnung von 5 Milliarden Mark im Jahr im Gespräch. Und die Amerikaner sind auch nur bereit, den Sowjets die Meistbegünstigungsklausel und die anderen Vorteile des Handels einzuräumen, wenn sie eben auch in der litauischen Frage Einsicht zeigen. Das zweite ist in der diplomatischen Offensive. Wir beobachten ja nun doch schon seit einigen Wochen, dass die Ministerpräsidentin von Litauen, Frau Prunskiene, von der man hier im Übrigen immer mehr hört, dass sie von allen Politikern des Landes die begabteste und die geschickteste sei, dass Frau Prunskiene doch seit einigen Wochen in den westlichen Hauptstädten auf das Problem Litauens aufmerksam macht. Sie war ja zuletzt in Bonn gewesen. Der Herr Brazauskas, der Chef der von Moskau unabhängigen Kommunisten, ist zurzeit in der Schweiz. Und morgen wird Algirdas Saudargas, das ist der Außenminister Litauens, in Straßburg sein, wo das Europaparlament 2 Tage lang über die baltische Frage diskutieren wird. Also von daher kann man doch sagen, dass die 3 baltischen Staaten dabei sind, ihre Anstrengungen zu koordinieren und durch gemeinsame Initiativen die Sowjetunion dazu zu bringen, auf ihre Probleme einzugehen. Eduard Neumeier aus Vilna, der Hauptstadt Litauens. Zum Schluss nun die Sonntagskolumne. Autor ist Hans-Joachim Deckert. Thema der Preis der Einheit zum Stand der 2+4-Gespräche. Es ist schon so, manchmal tun die Deutschen West und die Deutschen Ost ganz so, als ob sie allein auf der Welt wären. Sie verbeißen sich in ihre diversen wirtschaftlichen und sozialen Vereinigungsmodelle, streiten sich um Nachbesserungen und deren Anschub- oder Nachschlagfinanzierung und wundern sich dann noch, dass ihre Partner und Nachbarn den Einigungsprozess mit Misstrauen verfolgen. Hin und wieder freilich werden wir an europäische Verpflichtungen erinnert, mehr oder minder sanft. Dass den deutschen Staaten zunächst von allen Seiten freie Fahrt gegeben wurde, war eigentlich das zweite Wunder nach der unblutigen Novemberrevolution. Allmählich kommt heraus, dass es nicht ganz kostenlos sein wird, im Innenverhältnis schon gar nicht, aber auch nicht im internationalen Geschäft. Der Begriff der Siegermächte, über lange Jahre in Vergessenheit geraten, bringt sich wieder in Erinnerung. Sie sind, Jalta und Potsdam lassen grüßen, für Deutschland als Ganzes zuständig und das ruft sie in dem Moment auf den Plan, da sich Gesamtdeutschland etabliert. Bundesrepublik plus DDR, diese Kombination bringt sie zusammen. Die Kriegsgegner gegen Hitler, die Gegner im Kalten Krieg nach 1945, die zwangsläufigen Sicherheitspartner von heute. Die rege Fantasie des Bonner Außenministers Hans-Dietrich Genscher hatte glücklicherweise rasch die Idee aufgebracht, dass die beiden deutschen Staaten nicht etwa auf eine Vorladung vor die Instanz der 4 Mächte warten, sondern dass sie ihrerseits die Einlader sein sollten. 2+4 heißt das Rechenkunststück und das war schon gültig, als Genscher in Begleitung von Kanzler Helmut Kohl im Februar in Moskau die Vollmacht abholen durfte, dass es Sache der Deutschen selbst sei, Form und Tempo der Einigung zu bestimmen. Die erste Runde in dieser Kombination liegt inzwischen hinter uns und danach wissen wir, dass der Kreml doch noch einige Vorbedingungen ins Feld führt. Eduard Shevardnadze, der die Diplomatie als früherer georgischer Parteisekretär nicht von der Pike auf gelernt hat, ihre Technik jetzt aber meisterhaft beherrscht, hat bei dem Bonner Treffen der Außenminister einen Mechanismus erfunden, der seinem Land ein Stück der einstigen Vormundschaft noch sichert. Das funktioniert auf den ersten Blick ganz einfach. Man koppelt die deutsche Fusion ab von der Frage, wie Gesamtdeutschland dann in die großen Sicherheitssysteme eingebunden wird. Einerseits haben die Deutschen Vollmacht für ihre Staatsgründung, andererseits bleibt ihre äußere Souveränität unter Vorbehaltsrecht. Die letzten Befugnisse der Besatzungsmächte können erst nach einer weiteren Verhandlungsfolge abgebaut werden. Der Vorstoß des sowjetischen Außenministers ist der Rest des ursprünglichen Verlangens, dass Gesamtdeutschland bündnisfrei bleiben solle. Die Zweischneidigkeit dieser Auflage versetzte die Bonner Koalition in Aufregung. Bundeskanzler Kohl lehnte sie rundweg ab, Außenminister Genscher sah sie mehr im Licht der Einigungseuphorie. Im Bundestag wurde der Gegensatz in dieser Woche geschickt verdeckt und auch die Sozialdemokraten verzichteten darauf, den wunden Punkt schmerzerregend zu berühren. Das war kluge und verantwortungsvolle Politik. Über diese wahrhaft nationale Frage muss das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Es folgt ja noch eine ganze Konferenzserie in der Besetzung 2+4. Freilich erscheint es unerlässlich, die sowjetischen Vorbehalte zumindest einzukalkulieren. Moskau muss sowohl den Warschauer Pakt als auch das Comecon auf 0 abschreiben. Wenn nun auch noch das Pfandrecht, das die Sowjets an der DDR besitzen, ersatzlos weggegeben wird, kann Präsident Gorbatschow dem Vorwurf des Ausverkaufs vaterländischer Interessen wenig entgegensetzen. Alles spricht dafür, ihn in seiner kritischen internen Situation zu unterstützen. Im Grunde entspricht es den deutschen Interessen, die Bündnissysteme zu entmilitarisieren und daraus politische Garantieinstrumente zu machen. wenn man auf dem Weg dahin für eine Übergangszeit die Sowjetarmee auf deutschem Boden noch ertragen muss, dann mag dies eine sekundäre Frage sein. Letzten Endes wird die Sowjetunion einen Preis für den Verzicht auf einen Friedensvertrag verlangen. Es ist jetzt genauer herauszufinden, worin er besteht, und mit Hilfe der Westalliierten zu vermeiden, dass er dem neuen Geist der Verständigung widerspricht. Bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zeichnet sich nach den letzten Hochrechnungen ein Erfolg der Sozialdemokraten ab. Während die SPD in Düsseldorf danach ihre bisherige Mehrheit mit geringfügigen Verlusten halten konnte, deutet sich in Niedersachsen ein Regierungswechsel an. Zu Beratungen über den Entwurf eines deutsch-deutschen Staatsvertrages mit DDR-Ministerpräsident de Maizière reist Bundeskanzler Kohl morgen Nachmittag nach Ost-Berlin. Die Meldungen im Einzelnen. Aus den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind die Sozialdemokraten jeweils als stärkste Partei hervorgegangen. In Nordrhein-Westfalen konnte die SPD trotz leichter Verluste ihre absolute Mehrheit behaupten. In Niedersachsen verlor die CDU ihre Mehrheit nach den bisher vorliegenden Hochrechnungen an die SPD. Die Freien Demokraten werden nach dem bisherigen Stand der Hochrechnungen sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Niedersachsen in den Landtagen vertreten sein. Bei den Grünen ist es zur Stunde in Nordrhein-Westfalen noch unklar. In Niedersachsen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der bisherigen CDU-FDP-Koalition und den Oppositionsparteien SPD und Grüne ab, wobei ein Machtwechsel nach den Hochrechnungen der Fernsehanstalten möglich scheint. Nach den Berechnungen von ARD und ZDF erreichte die CDU zwischen 42 und 43% der Stimmen und verlor damit ihre Stellung als stärkste Partei an die Sozialdemokraten. Die SPD dürfte danach etwa 2 Prozentpunkte zulegen und bei gut 44% landen. Leichte Verluste werden für FDP und Grüne errechnet, die jedoch beide mit je etwa 6% wieder sicher in den Landtag einziehen dürften. Bei der Mandatsverteilung im künftigen Landtag von Hannover rechneten die Fernsehanstalten eine knappe Mehrheit für SPD und Grüne. In Nordrhein-Westfalen erlitt die SPD nach den bisherigen Hochrechnungen der beiden Fernsehanstalten ARD und ZDF leichte Verluste. Sie konnte danach aber ihre absolute Mehrheit mit einem Stimmenanteil von etwas über 50% behaupten. Für die CDU wurde bisher mit 36% fast derselbe Stimmenanteil wie bei der letzten Landtagswahl von 1985 errechnet. Die Freien Demokraten mussten danach leichte Verluste hinnehmen, kommen aber mit gut 5% in das Parlament. Die Grünen scheinen nach den letzten Hochrechnungen mit ebenfalls etwas über 5% zum ersten Mal den Einzug in den nordrhein-westfälischen Landtag geschafft zu haben. Für die Republikaner wurden zwischen 1 und 2% angegeben. Der CDU-Spitzenkandidat für die nordrhein-westfälische Landtagswahl, Bundesarbeitsminister Blüm, räumte im ersten deutschen Fernsehen ein, dass seine Partei eine Niederlage erlitten habe. Die CDU werde ihre Rolle im künftigen Landtag aber weiterhin auch als Opposition erfüllen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Bundeskanzler Kohl reist nach Korrespondentenberichten aus Bonn morgen Nachmittag nach Ost-Berlin, um sich mit DDR-Ministerpräsident de Maizière zu treffen. Die beiden Regierungschefs wollen nach Abschluss der Expertengespräche über den Entwurf für den deutsch-deutschen Staatsvertrag noch einmal beraten. Wie es in Bonn heißt, ist das Bundeskanzleramt zufrieden mit Verlauf und Ergebnissen der Expertenrunde. Die deutsche Presseagentur berichtet, die DDR habe ein Einlenken in der Frage des Eigentumerwerbs signalisiert. Investoren sollen für die Ansiedlung von Industriegewerbe und Handel Grundstücke in der DDR kaufen dürfen. Außerdem, so dpa weiter, wolle Bonn der DDR beim Ausgleich sozialer Härten vor allem für Rentner und Studenten entgegenkommen. Beide Seiten seien dabei, Übergangslösungen zu erarbeiten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokraten sind die Gewinner der Landtagswahlen von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die niedersächsische SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Schröder kann mit einer Koalition die CDU-FDP-Regierung von Ministerpräsident Albrecht ablösen. Und in Nordrhein-Westfalen haben die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit behauptet. In beiden Ländern hat die CDU verloren, in beiden Landesparlamenten werden auch Freie Demokraten und Grüne vertreten sein. Und noch eins ist beiden Wahlergebnissen gemeinsam, die Republikaner spielen keine Rolle. Der Wahlausgang in Niedersachsen ist auch bundespolitisch von Bedeutung. Mit der Regierungsübernahme durch die SPD wechseln die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Dann haben die SPD-geführten Bundesländer mehr Stimmen als die von CDU und CSU geführten. Zum Wahlausgang in Niedersachsen aus Hannover Ulrich Deppendorf. Während es am Anfang noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, ist es jetzt ganz eindeutig, der Wahlsieger in Niedersachsen heißt SPD, hier das Ergebnis auf der Hochrechnung. Die CDU kommt auf 41,2, die Sozialdemokraten auf 44,2%, die Grünen auf 6,0, die Freien Demokraten auf 6,2%, die Republikaner auf 1,5, die anderen Parteien auf 0,9. Und nun die Sitzverteilung im neuen Niedersächsischen Landtag. 155 Mandate sind zu vergeben, hier die Aufteilung. Danach kommt die CDU auf 66, sie verliert 3. Die SPD erringt 71 Mandate, gewinnt 5 dazu. Die Grünen 9, sie verlieren 2. Und die Freien Demokraten 9, sie kommen, haben keinen dazu gewonnen. Danach 5 Sitze Mehrheit für SPD und Grüne zusammen. Zu einem Gespräch jetzt Ulrike Wolf. Ja, und wir haben hier im Studio den Wahlsieger zu Gast, Gerhard Schröder, zusammen mit seiner Frau. Herr Schröder, Sie hatten im Wahlkampf ganz eindeutig Hängepartien. Manchmal hat man den Eindruck, Sie glaubten selber nicht so recht an Sieg. Jetzt ist es soweit. Was hat es bewirkt? Also bei mir hinkt nichts. Auch im Wahlkampf nicht, Frau Wolf. Aber natürlich gibt es in Wahlkämpfen immer ein Auf und ein Ab. Wir hatten nach der Wahl in der DDR sicher Schwierigkeiten. Aber die haben wir dann überwunden. Und ich glaube, die Entscheidung ist gefallen deshalb, weil wir die niedersächsischen Probleme, die es hier gibt, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich in den Mittelpunkt gestellt haben. Aber wir haben auch profitiert von einer sozial verantwortbaren Politik der deutschen Einheit. Und da hat insbesondere einer ganz Wichtiges beigetragen. Oskar Lafontaine hat im Herbst letzten Jahres eine strategisch unglaublich wichtige Entscheidung durchgesetzt, manchmal fast im Alleingang. Er hat nämlich darauf gedrängt, bei der nationalen Frage nicht allein zu bleiben, sondern die sozialen Themen, die Folgen der Einheit mitzubedenken. Und deshalb ist er hier auch Wahlsieger und sein Gegenüber, Herr Kohl, Wahlverlierer. Herr Schröder, das war der Rückblick, nun der Blick in die Zukunft. Das heißt, ab Montag wird es möglicherweise in die Koalitionsverhandlungen gehen. Wie wird es aussehen? Mit wem werden Sie es denn nun in künftig treiben wollen? Wir werden das tun, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wenn wir es nicht allein schaffen, werden wir mit beiden kleinen Partnern verhandeln. Die Grünen haben erklärt, sie werden verhandeln, also fangen wir damit an. Die FDP hat seinerzeit erklärt, sie würde lieber in die Opposition gehen, als mit uns zu koalieren. Diese selbstverordnete Blockade, diese Selbstblockade muss diese Partei auflösen. Löst sie auf, werden wir auch mit ihr reden. Eine Frage noch, Herr Schröder. Wird jetzt ein schärferer Wind aus Niedersachsen in Richtung Bonn wehen? Das sicherlich. Es wird darum gehen, die Ressourcen des Landes, die finanziellen, offensiv zu verteidigen. Darauf zu achten, dass wir hier Politikmöglichkeiten behalten und dass die Begehrlichkeiten aus Bonn, den Ländern alles wegzunehmen, um die Folgen der deutschen Einheit zu finanzieren, dass wir die so nicht mitmachen, ist klar. Aber der Bundesrat ist kein Blockadeinstrument, sondern eine Länderkammer. So viel live hier aus Hannover. Herr Albrecht, vor 4 Wochen sah die Situation für die CDU ja noch besser aus. Sehr viel besser, klar vorn. Jetzt innerhalb so kurzer Zeit der Umschwung für Sie persönlich, ein bitterer Tag, wie können Sie sich das erklären? Ja, ich glaube, dass letztlich eine Frage ausschlaggebend gewesen ist und gerade auch die Stimmabgabe der noch nicht Entschiedenen bestimmt hat. Nämlich die Frage, ob man bereit ist, auch gewisse Opfer zu bringen in Verbindung mit der deutsch-deutschen Einigung oder ob man sagt, ich will nichts abgeben. Und die drüben sagen ja auch, wir wollen mehr haben. Und das hat sich dann hochgeschaukelt. Und ich glaube, dass letztlich der Appell an den Egoismus, den die Sozialdemokraten vollzogen haben, ausschlaggebend gewesen ist. Die Wahlniederlage der CDU in Hannover ist vorerst das Ende der politischen Karriere von Ministerpräsident Albrecht. Er sagt am Abend wörtlich, ich gehe aus der Politik raus. Sein Herausforderer Schröder hat den Machtwechsel in Hannover im zweiten Anlauf geschafft. In Nordrhein-Westfalen war die CDU mit Bundesarbeitsminister Blüm als Spitzenkandidat angetreten, um die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten zu brechen. Blüm gestand die Niederlage am Abend ohne Wenn und Aber ein. Für die SPD und Ministerpräsident Rau ist es das dritte Mal hintereinander, dass sie die absolute Mehrheit gewonnen haben. Direkt aus Düsseldorf, Petra Liedschreiber. Ja, wir haben jetzt die letzte Hochrechnung hier vorliegen und danach hat die SPD 50,5%. Das ist ein leichter Verlust zum letzten Mal, aber die absolute Mehrheit gesichert. Die CDU 36%, die FDP 5,7% ist im Landtag, die Grünen 5,2% haben knapp den Sprung in den Landtag geschafft, die Republikaner mit 1,9% ein vernachlässigenswertes Ergebnis, die anderen 0,7%. Danach wird der Landtag in Düsseldorf in Zukunft so aussehen. Die SPD behält die absolute Mehrheit, 119 Sitze. Die CDU wird 85 Sitze haben, die FDP 13 Sitze und die Grünen 12 Sitze. Und jetzt weiter mit Fritz Pleitgen. Ja, Ministerpräsident Rau, landespolitisch ist hier in Nordrhein-Westfalen alles klar. Sie werden allein weiter regieren. Aber hat dieses Ergebnis auch Auswirkungen auf die Bundes- und gesamtdeutsche Politik? Ich hoffe das sehr, aber zuerst einmal freut man sich einfach darüber, dass man zum dritten Mal die absolute Mehrheit gewonnen hat. Das war ja nicht selbstverständlich. Aber welche Auswirkungen hat das für die Bundes- oder gesamtdeutsche Politik? Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir jetzt eine Mehrheit der SPD-geführten Länder im Bundesrat haben, uns mehr Möglichkeiten gibt, auf den gesamtdeutschen Prozess einzuwirken. Das war ja im letzten halben Jahr nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Übrigens ist das auch die Meinung von Ländern, die nicht SPD geführt sind. Würde das bedeuten, dass der Prozess verlangsamt wird? Manches im Prozess muss, glaube ich, verlangsamt werden. Aber das alles muss ohne schuldhaftes Zögern gehen. Nur, ich glaube, dass wir die Fülle der Probleme, die vor uns liegen, im Blick auf die deutsche Einheit noch gar nicht alle katalogisiert, geschweige denn gelöst haben. Das geht auch nicht, aber ich brauche, nach meiner Meinung, brauchen wir mehr Gesprächskontakte zwischen Bund und Ländern. Denn die Bundesrepublik ist aus Ländern hervorgegangen und nicht umgekehrt. Was würden Sie sagen, wann sollten die Bundestagswahlen sein oder sollten gleich gesamtdeutsche Wahlen stattfinden? Ich bin für Bundestagswahlen am 2. Dezember. Und wann für gesamtdeutsche? Ich bin nicht für die jetzige Festlegung gesamtdeutscher Wahlen, sondern ich glaube, das kann man erst, wenn man nicht nur den Staatsvertrag in der Sache beraten und entschieden hat. Ich selber halte ja eine Volksabstimmung für unerlässlich in beiden bisherigen deutschen Teilstaaten. Und ich würde heute nicht entscheiden, wann die gesamtdeutsche Wahl sein soll. Herr Minister Blüm, Sie waren und sind der Spitzenmann der CDU hier in Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis ist für Sie überaus enttäuschend. Was ist eigentlich mit der CDU los? Sind Sie gescheitert daran, dass die Bonner CDU ein zu hohes Tempo eingeschlagen hat bei der deutschen Einigungspolitik? Sind da nicht die Wähler auch hier in Nordrhein-Westfalen überfordert worden? Richtig ist, die Wiedervereinigung ist auf uns gekommen ohne Vorbereitung. Aber das ist doch das große Geschenk der Stunde. Und wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Es ist Unsicherheit entstanden in beiden Teilen Deutschlands. Die hat sicher uns nicht genutzt. Diese Unsicherheit gilt es zurückzudrängen. Denn ich finde, das ist die einmalige Chance. Wenn wir die verpassen, kommt sie nie mehr. Die einmalige Chance. Die Mauer ist gefallen. Deutschland ist wieder einig Vaterland. Und aber es war Wahlsieg hin, Wahlsieg oder Wahlsieg bei ihm, Wahlniederlage bei mir. Die Aufgabe bleibt und mit ganzer Kraft für deutsche Einheit. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Aber es wird eher, es waren Wahlen hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Es war doch ein Unterschied in der Akzentsetzung. Ministerpräsident Rau hat offensichtlich damit klar gewonnen. Sie haben auch auf Deutschland einig Vaterland gesetzt. Offensichtlich ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Also meinen Überzeugungen bleibe ich treu. Die werden von Wahlausgängen nicht abhängig. Aber wird Sie das jetzt beeinflussen? Ich meine, diese Wahlaussage der Wähler ist ja auch etwas wert und muss analysiert werden. Aber an dem historischen Ziel, kein Jota wird davon zurückgenommen. Ich bin nur kein Opportunist. Gut, schönen Dank. Ich höre, es muss weitergehen. Jetzt zurück zur Tagesschau nach Hamburg. Die Wahlbeteiligung war diesmal offenbar deutlich niedriger als bei den vorangegangenen Landtagswahlen in beiden Bundesländern. In Niedersachsen waren bis 2 Stunden vor Schließung der Wahllokale etwa 5% weniger Wähler zu den Urnen gegangen als 4 Jahre zuvor. In Nordrhein-Westfalen waren es bis zu diesem Zeitpunkt sogar fast 10% weniger als 1985 gewesen. Allerdings war bei diesen Angaben des Landeswahlleiters die hohe Zahl der Briefwähler nicht eingeschlossen. 1,5 Monate vor der geplanten Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ist der Staatsvertrag im Entwurf fertig. Vergangene Nacht schloss die deutsch-deutsche Expertenkommission in Bonn ihre Verhandlungen ab. Kanzleramt am Tag danach. Bis um Mitternacht hatten hier die deutsch-deutschen Verhandlungsdelegationen C verhandelt. Dann stand das Ergebnis fest. Der Staatsvertrag zwischen Bonn und Ost-Berlin ist fertig. Was die Experten nunmehr zu Papier gebracht haben, müssen jetzt die Politiker noch absegnen. Es soll weiter zügig vorangehen. Ein durch das heutige Landtagswahlergebnis politisch geschwächter Bundeskanzler will bereits morgen mit DDR-Ministerpräsident de Maizière in Berlin zusammentreffen. Auch die beiden deutschen Finanzminister wollen morgen die desolate Finanzlage der DDR erörtern. Schon am Freitag will der Kanzler dann den Staatsvertrag im Bonner Kabinett verabschieden lassen, sodass er auch im Parlament noch im Mai beraten werden kann. Es bleibt also dabei. Ab Juli wird dann die D-Mark das alleinige Zahlungsmittel für beide Teile Deutschlands. Möglich wurde die Einigung über den Staatsvertrag aber nur, weil einige schwierige Probleme noch ausgeklammert wurden. So sollen die Eigentumsfragen, also der Erwerb von Grund und Boden, noch durch eine Zusatzvereinbarung geregelt werden. In Bonn geht man aber davon aus, dass die DDR nun bundesdeutsche und ausländische Investoren zulassen wird. Offen sind noch die Finanzierungsfragen bei der Hilfe für die Landwirtschaft. Soziale Härten etwa für die Rentner sollen zwar noch bedacht, aber auf jeden Fall durch den DDR-Haushalt finanziert werden. Die SPD-Finanzexpertin Matthias Mayer hat sich kritisch zu Nachbesserungsforderungen aus der DDR geäußert. Gegenüber der Berliner Morgenpost warnte sie vor überzogenen Ansprüchen. Zwar sei es richtig, dass sich die DDR-SPD für die Kleinrentner einsetze, die Hilfsbereitschaft der Bundesbürger dürfe aber nicht überstrapaziert werden. Hör sich so an. Inwieweit die bisher in Aussicht genommenen Termine, was Wahlen betrifft, einhaltbar sind, ich will noch einmal wiederholen, dass wir, die CDU, darauf bestehen, dass am 2. Dezember die Bundestagswahl ist. Wenn sich darüber hinaus Möglichkeiten ergeben, Wahltermine in der DDR mit diesem Termin zu verbinden, es gibt ja solche Diskussionen, wird es eine Frage der nächsten, der Diskussion in allernächster Zeit sein. Ich möchte mich heute zu diesem Thema nicht weiter äußern, weil dies ein Thema ist, in dem ja zwei Partner beteiligt sind, nämlich die DDR, genauso wie wir. Wenig später nahm er dann doch noch einmal zu diesem Thema Stellung. Und zwar im Zusammenhang mit einer Frage nach seinem Optimismus mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen. Wir gehen in diese nächste Bundestagswahl oder mehr, ich lasse das jetzt einmal völlig offen, mit einem Ergebnisbericht über die letzte, über die abgelaufene Legislaturperiode, wie sie vergleichsweise keine Bundesregierung aufzuweisen hatte. Die Worte Bundestagswahl oder mehr gaben denn auch den Bonner Kollegen ausreichend Gelegenheit zu Spekulationen, was Helmut Kohl denn damit uns hat sagen wollen. Für die SPD erklärte deren Vorsitzender Hans-Jochen Vogel zum Thema Bundestagswahltermin: Wir sind für Bundestagswahlen am 2. Dezember, so wie es festgelegt und vereinbart ist. Wir sind dafür, dass die gesamtdeutschen Wahlen stattfinden, wenn der staatliche Einigungsprozess nach sorgfältigen Verhandlungen zu einem Abschluss gekommen ist. Wir haben gar keinen Anlass, daran etwas zu ändern. Und ich finde es auch ärgerlich, dass mit einem für eine Demokratie so wichtigen Termin wie einer Bundestagswahl ständig hin und her geredet und gespielt wird. Nachbetrachtungen zu Wahlen sind immer Anlass zu vielfältigen Interpretationen, was denn der Wähler den Politikern mit seinem Entscheid hat sagen wollen. In diesem Fall zunächst einmal das für alle Demokraten Erfreuliche. Der rechte Spuk der Republikaner hat, was die Bundesrepublik anbelangt, erst einmal ein Ende. Der Protestwähler hat offensichtlich die Nichtwählerpartei wiederentdeckt. Auch dies gilt es am Tag danach festzuhalten. Doch wer im Spiel was lehrt uns das kundig werden will, der muss sich die Zeit nehmen, genauer hinzuschauen, wer wen, warum, gewählt oder nicht gewählt hat. Doch mit der Zeit ist das so eine Sache, die muss man sich nehmen, sagt eine Weisheit. Doch wer hält sich schon immer an Weisheiten? Hören Sie nun eine Analyse der Wählerwanderungen, die auf den Zahlen des Infas-Instituts in Bonn bestehen. Die Wahlgänge vom 13. Mai in zwei Bundesländern gaben Rätsel auf, obwohl oder gerade weil vieles daran ganz normal verlief. Wieder einmal haben die Wähler für Überraschungen und Spannung gesorgt, obwohl oder gerade weil jegliche Dramatik zu fehlen schien. Mehr als sonst hielten sie sich an die Voraussagen und Erwartungen. In Düsseldorf war mit dem glatten Sieg der SPD gerechnet worden, kurz unter oder über der 50%-Marke. In Hannover mit einem knappen Rennen zwischen den beiden großen Parteien. Der Blick